Überlegen Sie, welche Aufgaben Sie schrecklich finden, noch nie gut konnten oder für welche Ihnen einfach die Zeit fehlt. Dann suchen Sie sich jemanden, der sie Ihnen abnimmt. Mir ist klar, dass Sie das bisher vielleicht noch nicht getan haben, weil es Ihnen an Mitteln mangelt, jemanden einzustellen. Glauben Sie wirklich, es selbst am allerbesten zu können? Sind Sie ein Kontrollfreak? Wie bei so vielen anderen Ausreden liegt auch hier die Antwort direkt vor Ihrer Nase. Sie schauen nur nicht richtig hin. Gedankenspiel. Wenn Sie unbedingt auf Hilfe angewiesen wären, wenn es um Leben und Tod ginge, was würden Sie dann tun? Sie könnten einen Praktikanten von der örtlichen Uni einstellen. Sie könnten einen Freund oder ein Familienmitglied um Hilfe bitten. Sie könnten jemanden für nur eine halbe Stunde pro Woche beschäftigen und den Zeitraum peu à peu ausbauen. Sie könnten etwas verkaufen, um das nötige Geld aufzutreiben, oder es sich leihen, oder sich selbst dazu anspornen, es zu verdienen. Sie könnten die Sache der Personalabteilung übertragen und sie zu deren Problem machen. Sie könnten Ihren Mann dazu auffordern, die Spülmaschine auszuräumen, Ihre Teenager-Tochter die Garage aufräumen zu lassen, damit Ihnen mehr Zeit bleibt. Wir sind von Unterstützung umgeben. Manchmal ist es ganz einfach, welche zu erhalten, wenn man nur die Augen aufmacht und nicht zu schnell aufgibt. Der Entschluss, dass Sie etwas nicht haben können, was Sie brauchen oder wollen, schneidet Sie umgehend von der Möglichkeit ab, es zu manifestieren. Es entfernt Sie von der Quelle, die Sie anfangs hat erstrahlen lassen. Sobald Sie denken, ich kann nicht, reagiert das Universum so. Okay, dann ist meine Hilfe hier wohl nicht gefragt. Auf Wiedersehen. Selbst wenn Sie keine Ahnung haben, woher die Unterstützung kommen könnte, bleiben Sie dabei, es für möglich zu halten. Sie werden überrascht sein, was Sie erschaffen und wie viel Hilfe Sie erhalten können. Beschließen Sie, dass Unterstützung zwingend nötig ist. Vertrauen Sie darauf, dass sie Ihnen zur Verfügung steht. Tun Sie, was Sie können, um einen Weg zu finden. Und gehen Sie felsenfest davon aus, dass sich das Wie schon irgendwie offenbaren wird. Am wichtigsten sind Sie selbst. Kümmern Sie sich zuerst um Ihre eigenen Prioritäten. Das heißt, Sie lassen Ihre E-Mails, Voicemail-Nachrichten, Twitter und Facebook-Links liegen, bis Sie gut in den Tag gekommen sind und einige Dinge auf Ihrer Liste abgearbeitet haben. Gehen Sie nicht ans Telefon und beantworten Sie keine Textnachrichten, solange Sie beschäftigt sind. Die Bedürfnisse anderer Leute können so viel Aufmerksamkeit fordern, dass es für mehrere Lebensspannen reicht. Wenn Sie das zulassen, geschieht es auch. Drittens. Ich bin völlig fertig. Die Überzeugung, Ihr ganzes Leben würde zusammenbrechen, wenn Sie sich einmal frei nähmen, ist nicht nur ungesund, sondern auch arrogant. Die Welt dreht sich weiter, wenn Sie nicht arbeiten. Ganz ehrlich. Wenn Sie sich keine Ruhepausen gönnen, wird Ihr Körper sich irgendwann querstellen. Sie werden krank. So etwas tun Körper oft. Stress ist einer der Hauptverursacher von Krebs, Herzinfarkten, Leberversagen, dämlichen Unfällen, übler Laune und plötzlich auftretenden Atembeschwerden. Ganz davon abgesehen, dass Sie Krankheiten vorbeugen sollten, würde ich an Ihrer Stelle auch die Dinge, die Ihnen Freude machen, zur Priorität erklären. Denn worin besteht denn sonst der Sinn unseres Lebens? Was bringt es Ihnen, mit 85 plötzlich aufzuwachen und festzustellen, dass Sie keine Zeit hatten, das Leben zu genießen? Was war denn bitte wichtiger als das? Das ist doch kein Luxus, der Leuten vorbehalten ist, die reicher, klüger und weniger in ihrem Leben gefangen sind als Sie. Es ist ein Luxus, der Leuten vorbehalten ist, die sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und sich dafür entscheiden, dem Vergnügen mehr Platz einzuräumen. Verschaffen Sie sich mit Hilfe der Werkzeuge aus diesem Kapitel genügend Zeit, um die nötigen Ruhepausen einzulegen. Und dann amüsieren Sie sich gefälligst. Genießen Sie Ihr wertvolles Leben, solange Sie dazu noch in der Lage sind. Sie wissen schon, der Eisverkäufer. Viertens. Lieben Sie sich selbst. Sie machen das alles ganz toll.